Am Anfang aller Autobiografien. Fast alle Autobiografien kranken an ihrer inneren Zielgewissheit, selbst wenn sie Umwege, Abgründe, Irrtümer fleißig benennen. Die Vorstellung, dass sich ein Leben rundet, dass mehr oder weniger rote Fäden die Strecke langer Jahre markieren, dass sich Kreise schließen, Nebenpfade und Abstürze als segensreich erweisen, ist zu naheliegend, um die Selbstbiografen nicht zu verführen, ihrem Leben möglichst viel Sinn, Plausibilität, Allgemeinbedeutung und Zielwasser zuzuschreiben. Auch deshalb verfassen fast nur die erfolgreichen oder sich für erfolgreich haltenden Menschen ihre Erinnerungen. Dabei können ausnahmsweise sogar hervorragende Bücher entstehen. Aber zu diesem Genre gehören Begradigungen, Vereinfachungen, Beschönigungen, Selbstüberschätzungen. Genau das Gegenteil dessen, was Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist. Das ist für Laszlo Földenyi das große Paradox des Genres. Die Biografie stellt etwas als fassbar dar, was unfassbar ist, als selbstverständlich, was alles andere als das ist. Deshalb scheuen die meisten Autoren das Memoirenschreiben völlig zurecht. Wer viel schreibt, wäre töricht, das ganze eigene Leben in einem Buch darstellen zu wollen. Wer schreibt, weiß auch, dass kein menschliches Leben, wer hat das gesagt, plausibel ist. Es verläuft nicht linear, die Linien sind krumm. Erinnerungen, rückwärts gedacht, können schnell nostalgisch werden, nach vorn gedacht, aber produktiv sein. Das eigene Leben kann viel, fast jede Menge Material hergeben. Für eine Autobiografie wäre es verschwendet. Schriftsteller haben bessere literarische Mittel, mit biografischem Material umzugehen. Sie verstehen es, aus wenigen Details ganze Romane zu zaubern, als Erzähler einzelne Episoden oder Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu holen. Sie können diese anderen Personen zuschreiben, anders gewichten, mit Fantasie anreichern und sie so intensiv darstellen, wie es in Lebensschilderungen nicht möglich ist. Sie können Erinnerungspartikel so formen und in sprachliche Kunstwerke verwandeln, dass das Autobiografische nicht mehr im Vordergrund steht. Auch ich habe das versucht, unter anderem in Büchern wie »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«, »Amerika-Haus« oder »Die Zukunft der Schönheit«. Was mich jetzt reizt, die berechtigten Einwände gegen Autobiografien zu ignorieren und eine kleine, vergleichsweise neuartige Variante dieser Form anzufassen, entspricht einem ganz anderen, formalen, spielerischen Ansatz. Ein Selbstporträt aus Collagen. In fast 80 Lebensjahren, davon 60 in den mittleren und äußeren Kreisen des literarischen Betriebs, haben mich so viele Ereignisse und Begegnungen geprägt, so viele politische Veränderungen von den freundlichen Besatzern der USA, dem 17. Juni 1953 und Mauerbau bis zum Trump-Zeitalter und Ukraine-Krieg, so viele literarische Entwicklungen von der Gruppe 47 bis zur YouTube-Lesung, so einige Lieb- und Freundschaften, ein paar haltbare Gedanken und Überzeugungen, dass hier eine Fülle von Beobachtungen, Erlebnissen, Analysen, Anstößen, Irrtümern, Anekdoten, Porträts aus dem Fundus der Vergangenheit geholt werden könnte. Diese sollen jedoch nicht in einen gefälligen Lebenslauf münden, sondern Bruchstücke bleiben. Statt der Fülle möchte ich lieber Fragmente liefern. Und es schadet nicht, dabei an Goethe zu denken. Literatur ist das Fragment der Fragmente. Das wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben. Vom Geschriebenen ist das wenigste übrig geblieben. Bei der Entwicklung dieses Projekts hat mich jedoch nicht Goethe angestiftet, sondern Georges Perec mit seinem Roman »Das Leben – Gebrauchsanweisung«. Die Bewohner eines Pariser Hauses in ihren Räumen, das Netz ihrer Beziehungen und Nichtbeziehungen über die Zeiten in 1000 Fragmenten. Auch Fragmente brauchen eine Ordnung. Perec wählte für sein großes Puzzle mathematische Muster. Für mein viel simpleres Projekt wäre eine chronologische Ordnung möglich, eine thematische, eine fraktale, eine verzwirbelt algorithmische oder eine primitive alphabetische Ordnung. Ich ziehe die letztere vor, weil sie angenehm neutral und wunderbar zufällig ist. Aber auch diese spezielle Autobiografie soll ein Fragment bleiben.

datiert an Brinkmanns Todestag, 23. April 1975. Kurz nachdem die Karte im Briefkasten war, wurde Brinkmann vor Theos Augen von einem Taxi totgefahren. Wenige Tage vor Erscheinen von Westwärts 1 und 2 und 4 Jahre vor Rom Blicke. Unser Austausch begann, als ich Theo 1974 von Rowohlt, wo er den vielbeachteten Gedichtband »Blaue Flecken« veröffentlichte, zum Rotbuchverlag abwarb, wo wir dann die Gedichte »Zweiter Klasse« und den Roman »Sonntagskino« herausbrachten. 1978 zog ich in die Niederlande und kurz vor meiner Rückkehr nach Berlin 1984 zog er in die Schweiz. Beste Voraussetzungen für einen intensiven Briefwechsel. Theobaldi hat auch deshalb zu schreiben begonnen, weil er nie und nirgends im Mittelpunkt stehen wollte, schon gar nicht dort, wo ihn die Unzulänglichkeit, ja Vergeblichkeit des eigenen Schreibens, das immer auch ein Zustand ist, vielleicht mehr quälte als dieser Zustand selber. Bis heute lese und liebe ich seine Gedichte, die in immer kleineren Verlagen, in immer kleineren Auflagen erscheinen. Zum Beispiel die Zeilen über die Aare. Der Himmel ist undurchschaubar, obwohl sein Blau meinem Blick nichts verwehrt. Und der Fluss strömt fort und fort in seinem unersinnbaren Grün. Werden die Schleusen geöffnet, wird die Aare wieder kalt sein wie im Mai, als noch einmal Schmelzwasser von den Bergen kam. Wenn wir lange genug still sind, beginnen wir zu spüren, dass die Stille unsere Gedanken wärmt. Der Kopf im Nacken. Aas Geier. Als es in den USA um die Abschaffung der Sklaverei ging im Bürgerkrieg, den die Nordstaaten mit viel Glück gewannen, kam auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, wo im Juli 1863 50.000 Soldaten starben, Aas Geier aus dem ganzen Land zusammen. Sie lieben diese Gegend bis heute. Ebenso wir Touristen im Jahr 2000. Wir, die amerikanischen Freunde und ich, bildeten uns ein, diese Geier zu verstehen. So viel unterscheidet uns nun auch nicht von ihnen. Abbacchio al Forno. Da wird der Halbrömer zum Römer. Lammkeule auf Kartoffelbett, Rosmarin, basta. Die römische Art. Abbado, Claudio. In gehobener Gesellschaft dankt der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker für eine Ehrung und preist Berlin. Es gebe keinen anderen Ort auf der Welt mit so viel Neuem, so viel Neugier, so viel Veränderung. Was sonst zur Werbephrase geronnen ist, sagt der Italiener mit solch einer Wärme und Klarheit, dass selbst ich, Altberliner, gerade aus Rom gekommen, das weder auf Neues noch auf Veränderung aus ist und keine Neugier kennt, gerührt bin und mich, was selten geschieht, bestätigt fühle in meinem kleinen Lokalpatriotenstolz. Vielleicht wirken Abbados Worte auch deshalb so stark, weil der Dirigent die ganze sprachlose Autorität der großen Komponisten hinter sich weiß. Spricht Abbado, sprechen aus seiner Stimme auch Beethoven e tutti quanti. Abbey Road. Alle pilgerten später zur Londoner Abbey Road. In unserer Londoner Zeit, in den 60ern, trafen Freund Rainer Nitsche und ich Paul McCartney lieber im Regent's Park. Manchmal hätte ich gern den Angeber gespielt, der lässig behauptet, im Bookshop unseres Freundes Hugo Kenshaw in High Hampstead, wo 1966 und 1967 außer uns auch die Beatles und die Rolling Stones verkehrten und sich mit Underground-Literatur eindeckten, da sahen wir uns natürlich öfter. Das wäre geschwindelt, obwohl es 2-3 Mal fast zu einer solchen Begegnung gekommen wäre. Das einzige historische Treffen fand im Regent's Park statt und ist in der Minute mit Paul McCartney in 66 Variationen überliefert. Abderiten. In jungen Jahren diesen ziemlich alten Roman von Christoph Martin Wieland zu lesen, hat durchaus geholfen, mit Provinzialismus, Borniertheit, Schildbürgerei, Bürokratismus der besonderen deutschen Art und anderen politischen Narrheiten in Kleinstädten oder Hauptstädten souveräner und gelassener umzugehen. Und Humor zu trainieren. 100 Seiten »Der Prozess um des Esels Schatten« und man begreift etwas so Unbegreifliches wie die Tücken im Justizwesen deutlich besser. Abend. Pappeln im Kopfstand und Pferde wälzen sich. Ehe die Sonne geht, zeigt sie in den Weingläsern uns. Da springt die Stille aus dem Gras und bleibt still, wenn weithin Lastwagen rauschen und Schiffe überholen, Motoren sich bäumen unter chromatischen Wolken. Das steinefressende Gras wird lichter und schwarz. In welche friedliche Ecke sind wir geraten, wir? Und keine Spur von Verachtung zwischen uns, auf diesem Fleck gemieteten Niemandslands, nur leichter Wind und keine Grausamkeit in der näheren Luft. In Big bei Nijmegen mit Blick auf die Polderlandschaft geschriebenes Liebesgedicht von 1979, an dem heute vor allem die Wörter Verachtung und Grausamkeit irritieren. Abendland. Aufgewachsen in einer Zeit, als Politiker ihr Publikum und sich selbst gern am Begriff vom christlichen Abendland wärmten, habe ich erst spät gelernt, was Gustav Seibt bündig formuliert hat. Das christliche Abendland ist ein Märchen, das christlich-jüdische auch. Es gab von 500 bis etwa 1500 nur ein christlich-jüdisch-muslimisches Abendland, ein unendlich vielfältiges Zusammenwirken dieser Kulturen auf allen wissenschaftlichen und philosophischen Gebieten. Warum, so die naive Frage, spricht sich das nicht herum bis zu den Abendlandschwätzern, auch diese simple historische Tatsache nicht? Warum nennt heute niemand die angeblichen Verteidiger des christlichen Abendlandes in Dresden, im Bundestag und anderswo Märchenerzähler oder weniger höflich Abendlandleugner? Abendlied, Deutsches. Ich wüsste gern, was sich da abspielt. Ich wüsste gern, welche Befehle die Augen an meinen unerforschten Magen weitergeben, wenn schon wieder Uniformen auftauchen, wenn vor oder hinter und neben uns diese Stimme anlegt. Stehen bleiben, Ausweise bitte, fahren Sie mal rechts ran. Ich wüsste gern, warum dieser sonst so vernünftige Herzmuskel sich so nervös anstellt, wenn wir, die schnellen Hin- und Zurückreisenden, mit wenig Gepäck, die verdächtig wenig zu verlieren haben, gestoppt werden an Grenzen und Kreuzungen, Brücken gestoppt unterm Sternbild der Fische, gestoppt am Übergang von einem Betonland ins andere und in der Hitze festgehalten von verlassenen Zöllnern, gestoppt unter den Buchen an der Autobahn, gestoppt in kitschig grünen Gedanken, mitten in Landschaften, die wir gerne durchfahren, mit 140 gestoppt. Gedicht Anfang 1978. Ein Abendlied zum deutschen Herbst 1977. Siehe Arbeitgeberpräsident. Nach diesem damals viel gelesenen Gedicht dachte ich, schön und gut, aber du machst es dir zu einfach. Linke Betroffenheit ist ein ödes Thema. Die RAF hat weit mehr Unheil angerichtet. Jetzt musst du ganz anders reagieren. Nach 8 Jahren Lektoratsarbeit im Wagenbach Verlag und im Rotbuch Verlag wollte ich mich an einen Roman wagen. Es wurde Ein Held der inneren Sicherheit, der Mogadischu-Fensterplatz, siehe Andrea, nach sich zog, der Himmelfahrt eines Staatsfeindes, siehe Ahab, nach sich zog. Abendrot. Günter Kunert, der Dichter, Karlauer König und DDR-Verächter, wünschte sich vor allem in seiner Ostberliner Zeit, aber auch später in Kaisborstel bei Itzehoe, Ansichtskarten mit Abendrot und Sonnenuntergängen aus aller Welt. Ich reiste nicht oft, Italien, Nordeuropa, mehrfach in die USA, je einmal bis Japan, Mexiko, Südafrika. Rund 3 Dutzend Karten mit dem immer ähnlichen Abendrot vor wechselnden Kulissen und der nach alter Weise tönenden roten Sonne sowie Anzüglichkeiten über das Wetter dürften von der Grenzpostzensur geprüft und in Kunerts Briefkästen in Berlin-Treptow und Berlin-Buch und später ungeprüft in Kaisborstel gelandet sein. 66 Jahre angenehme Bekanntschaft, die in Freundschaft überging. Aber keine andere Konjunktion, schätze ich, taucht so oft in meinen Rohtexten und Manuskripten auf und wird so oft gestrichen in den folgenden Fassungen wie der Gegensatz- und Widerspruchsausdruck aber. Aber es bleiben noch genügend übrig. Aberglaube. Nicht minder schädlich ist der sozialdemokratische Automatismus an sich als Aberglaube an eine Welt, die von selber gut wird. Aus Ernst Blochs Prinzip Hoffnung, 1967 notiert. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Satz stimmt. Ist es wirklich ein Automatismus oder nicht doch ein Pragmatismus? Ist es wirklich ein Aberglaube, also ein Glaube? Oder nicht doch ein nüchterner menschlicher Tatendrang, die Welt, wo es möglich ist, Schritt für Schritt zu verbessern oder Verbesserungen zu versuchen, und das nicht nur für sich selbst? Obwohl mir die fatale Gleichgültigkeit etlicher SPD-Leute gegenüber Dissidenten und erzdemokratischen Rebellen verhasst ist, bin ich wahrscheinlich doch zu sozialdemokratisch, um diese Fragen eindeutig zu beantworten. Dazu der Gedanke von Daniel Cohn-Bendit 1994. Den Rechten ist das Leid der Welt gleichgültig. Sie sind Egoisten. Den Linken ist dies Leid nicht gleichgültig. Die Frage, ob auch die Linken Egoisten sind, ließ Cohn-Bendit offen. Ich würde hinzufügen, die liberalen Linken, die meisten Sozialdemokraten eingeschlossen, sind in aller Regel die kleineren und weniger gemeingefährlichen Egoisten. Abfalltonne. Der Tag der Befreiung 2022, siehe allerlängster Mittagsschlaf, sei auch der Tag des Strohhutwechsels. Der Alte aus Ecuador, Geschenk von Peter Großkurt, Montreux, kann in Ehren in der Abfalltonne landen. Der neue Borsellino, zur Hochzeit 2003 in Rom gekauft, also vor 19 Jahren, soll jetzt auf dem Kopf bis zur Zerschlissenheit das Gehirn ein wenig vor der Sonne schützen. Schiene viel Sonne aufs Grab, nehme ich ihn gern als Beigabe mit. Abholen. Wenn Sie mich abholen, sagte Stefan Hermelin im August 1968 in seinem VW Karmann Ghia zu meinem Bruder Eberhard, ich habe noch ein Gewehr zu Hause, davon werde ich Gebrauch machen. Er meinte mit Sie die Russen, die ihn 1945 befreit hatten. Abhörtürme. Die Abhörtürme auf dem Berliner Teufelsberg. Ich hatte sie vom Schreibtisch aus 1984 bis 1995 im Blick und habe oft in ihre Richtung gesprochen. Ihr hört die Sowjets ab, die DDR, okay. Ihr hört auch mich ab, das ist nicht okay. Aber ich durchschaue euch. Seit 2005 geht der Blick wieder zu ihnen. Jetzt sind sie abgewrackt und zu traurigen Filmkulissen geworden und ich verkneife mir Triumphgefühle. Die Geschichte hat zugeschlagen. Abish, Cecile und Walter. Darling, it's Delius, hörte ich Cecile Abish in den Raum rufen, laut und fröhlich. Ich wartete am Telefon in New York, um mit Walter Abish und seiner Frau einen Besuch zu verabreden. Beide hatten mich in Berlin ermuntert, bei der nächsten Reise in die USA bei ihnen aufzutauchen. Nun lauschte ich der Melodie dieser Silben hinterher, dem Wohlklang des ungewöhnlichen, nur beim Komponisten Frederick Delius gewohnten I am Anfang meines Namens, dem heiteren, rhythmischen Stabreim »Darling, it's Delius«. Fast alle Amerikaner und Briten sprachen meinen Nachnamen so aus, aber so fröhlich und melodisch wie von Cecils starker Stimme hatte ich ihn noch nicht gehört. Der Ausruf genügte, mich willkommen zu fühlen, nicht nur bei den Abishs, auch in New York im April 1992. Mit Walter Abish, in Wien geborener Emigrant, der wegen seiner Bücher Alphabetical Africa und How German Is It als sprachwitziger, experimenteller Autor galt, hatte ich mich in Berlin, als er 1987 Gast des DAAD-Künstlerprogramms war, ein wenig angefreundet. Mit der schwarzen Klappe über dem linken Auge war er überall aufgefallen, der liebenswürdigste Pirat, der mir begegnet ist. Worüber wir dann einige Tage später sprachen, weiß ich nicht mehr. Vielleicht verdanke ich neben Georges Perecs Leben auch Abishs Alphabetical Africa die Anregung, Autobiografisches in alphabetische Pseudoordnung zu bringen und damit der Falle der Vereinfachungen, Begradigungen und Beschönigungen zu entkommen. Er war radikaler. Das erste Kapitel in Alphabetical Africa enthält nur Wörter, die mit A beginnen, das zweite nimmt B-Wörter hinzu, das dritte C-Wörter und so weiter bis Z. und rückwärts, bis am Ende wieder ein Kapitel nur aus A-Wörtern steht. Wie auch immer, Cecils drei Worte bleiben bis heute im Ohr. Darling, it's Delius.